NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 30. von 32 Abschnitten. Die labyrinthische Wanderung unseres Helden Anton Reiser durch Thüringen hat, wie wir zuletzt hörten, ein vorläufiges Ende gefunden. Auf der Suche nach der byzantinischen Schauspieltruppe, der er sich anschließen möchte, ist Anton mit einem Handwerksburschen zusammengetroffen, der ihn eine Zeit lang begleitet und für einen angehenden Studenten der Universität Erfurt hält. Anton findet Gefallen an diesem Gedanken. Und obwohl er nicht katholisch ist, sondern dem lutherischen Glaubensbekenntnis angehört, wird er von dem Abt eines Benediktinerklosters, der zugleich Professor der Universität ist, immatrikuliert. Dr. Frohrieb, Professor für Kirchengeschichte, kümmert sich um Antons Kost und Logis. So erfährt Antons Geschick eine rasche Wendung. Eben noch ziellos auf der Landstraße sitzt er nun als Student der schönen Künste in einem akademischen Hörsaal. Mit Moritz' eigenen Worten: Dass das Gebäude seiner Fantasie gescheitert war und er die geräuschvollen Weltszenen weder im wirklichen Leben noch auf dem Theater hatte durchspielen können, so fiel er nun, wie es gemeiniglich zu geschehen pflegt, mit seiner ganzen Empfindung auf das andere Extrem. Vor allem die Theaterleidenschaft tritt in den Hintergrund, mit der Moritz bereits 1786/87 in Rom seinen neuen Gefährten Goethe beeindruckt hatte. Moritz' Lebensgeschichte, von der Goethe damals erfuhr, bewog ihn, den vor der Reise nach Italien abgebrochenen Wilhelm Meister-Roman in der ursprünglichen Form liegen zu lassen. Wilhelm Meisters theatralische Sendung heißt das Fragment, das den Helden geradewegs zum Theater führt. Goethe setzte später eine andere Auffassung des Lebens dagegen, das den inneren und äußeren Widersprüchen, wie sie für Moritz charakteristisch sind, entgehen sollte. Wilhelm Meisters Lehrjahre, der später vollendete Roman, bewegt sich im Rahmen bürgerlichen Realitätssinnes, fern der schwarzen Fantasie, übersteigerten Einbildungskraft und des melancholischen Lebensüberdrusses. Einen ähnlichen Wandel macht nun Anton Reiser durch, dessen Laufbahn als Student noch in Erfurt in die eines Lehrers übergehen soll. Anton glaubt nunmehr, auf alles Glänzende verzichten zu können. Die einsame Studierstube gewinnt für ihn mehr Reiz als die Theaterbühne. Nur ein einziger Umstand trübt jetzt noch seine Lebensfreude: die Notwendigkeit, an sogenannten Freitischen zu speisen. Und in einem gewissen Ockert, einem Kommilitonen aus Erfurt, findet er einen neuen Freund. Hören Sie wieder Peter Lieck. Sie hatten sich unterwegs von der Nichtigkeit und Kürze des Lebens unterhalten, wobei zu bemerken ist, dass Reiser damals 19 und Ockert 20 Jahre alt war, und wussten nicht, was sie mit dem Rest ihrer Tage anfangen sollten. Als sie in dem Kloster anlangten und in die Kirche traten, welche schon durch ihre leeren weißen Wände und den einsamen Chor die Stille des Grabes predigte. Die Kirche wird nämlich außer den Kartäusern selber fast von niemand besucht. Und weil keine Gemeinde dazugehört, so ist hier weder Kanzel noch Stühle oder Bänke, sondern nichts als die leeren Wände und der flache Boden, welches dieser Kirche bei dem dämmernden Lichte, das von oben durch die Fenster fällt, ein sehr ernstes und melancholisches Ansehen gibt. Ockert und Reiser knieten ganz allein an einem Pult vor dem Chore, als die weißgekleideten Mönche einer nach dem anderen hereintraten und jeder sich bückend seinen Zug an der Glocke tat. Sie setzten sich an ihre Pulte auf dem Chor und stimmten ihren Bußgesang in tiefen, traurigen Tönen an. Bald standen sie auf und sangen Hymnen, die traurig zurückerschallten. Dann fielen sie auf ihr Angesicht und flehten in tiefen, klagenden Tönen um Erbarmung. Ganz an dem einen Ende des halben Zirkels stand ein Jüngling mit blassen Wangen, von ausnehmend schöner Bildung. Reiser konnte seine Augen nicht von den seinigen wenden, die er andachtsvoll gen Himmel schlug. Ockert kannte diesen Unglücklichen, der in den Orden der Kartäuser getreten war, weil der Blitz seinen Jugendfreund an seiner Seite erschlagen hatte. Und Reiser entschwebte das Bild dieses Jünglings von nun an beständig vor der Seele. Halbe Tage brachte er auf der alten Mauer hinter seiner Wohnung zu und sehnte sich in den Bezirk jener stillen Mauren hin, die seiner Meinung nach eine ganze Welt mit allen ihren Täuschungen und Blendwerken ausschlossen. Mit jenem Jüngling wollte er dort verblühen und dem Grabe zuwelken. Dort wollte er selber sein einsames Gärtchen bauen, den sanften Strahl der Abendsonne in seiner Zelle begrüßen und allen irdischen Wünschen und Hoffnungen entnommen mit Ruhe und Heiterkeit dem Tode entgegensehen. In dieser Stimmung machte er nun auf den alten, eingefallenen Mauern hinter seiner Wohnung folgendes Gedicht. Du stille, geweihte Behausung des Grabes rührendes Vorbild, welch eine geheime Empfindung heftet mein Auge voll Tränen auf deine einsamen Hütten. Ehrwürdger Greis, du Bewohner des Orts der Stille und der Andacht, heil dir! Vom leeren Gewimmel der gaukelnden Eitelkeit fern und fern vom Geräusche des Stolzes kannst du mit eigenen Händen dein einsames Gärtchen dir bauen und deine Seele, die oft mit edlem Unwillen strebet, aus ihrem Kerker zu fliehen, mit jedem kommenden Tage dem Himmel würdiger machen. Heil dir, genieße die Segen der göttlichen Einsamkeit ganz, dass dein von Erde Gedanken schon lang entwöhnter Geist in Engelgefühlen zerfließe und zu seinem ewigen Ursprung sich jauchzend emporschwinge. Herrlich, o Greis, war so das Los deiner Tage. Du aber, den Jahre voll Kummer des Lebens durchlebt, noch nicht die sinkende Scheitel bereiften, rüstger Mann, und du, starker, blühender Jüngling, der für die Freuden des Lebens die einsame Zelle sich wählte, o warst du vielleicht das Ziel der Verachtung des höhnenden Stolzes? Betrog dich vielleicht ein falscher Freund? Oder fühltest du lebhaft, wie alle die Wünsche der Menschen und ihre Hoffnungen alle so nichtig und doch so stolz sind? War's verbitternder Ekel vor diesen schalen, unschmackhaften Freuden des Lebens, der dir einst den blumigsten Schauplatz der Welt zur traurigen Einöde machte? Dann wohl auch dir, dass du eine sichere Freistatt vor allen den listigen Ränken der Bosheit fandst und vor dem Geräusche der Toren und vor der Verführung des schön gleißenden Lasters und vor des Lebens betrüglichen Freuden fandst. Doch was sehe ich? Im Aug eine stumme Zähre zittert langsam die Wange des Jünglings herab, der abgehärmt und bleich sein gebrochenes, hinsterbendes Leben verweinet und wie die lechzende Blume in schwülen Tagen dahinwelkt. Der du im geheiligten Kerker von keinem Strahl erquickt, aus Zwang oder Unbedacht schmachtest. O weine, Jüngling, weine! Dein Gott vergibt dir die Zähren, die der unschuldige Wunsch der Natur aus der Seele dir presste. O könnte ich doch meine Tränen mit deinen Tränen vermischen und sanften, lindernden Trost in deine Seele hinweinen. Sanft lächelnd geht die Sonne am Frühlingsabend dir unter. Noch rötet ihr letzter Strahl mitleidig dein einsames Fenster. Du legst dich hin auf dein Lager und träumst von künftigen Tagen voll glänzender Aussichten. Schwimmst in Wonnegefühlen, verlierst dich in Labyrinthen von Freuden, erwachst vom glücklichen Schlummer und siehest, ach, deiner traurigen Zelle öde vier Wänd, und kein Strahl von Hoffnung lächelt hinein. O säuselt Zephire um dieses Jünglingshaus, liebkoset und trocknet mitleidig vom Aug die Zähr ihm, blühet ihr Blumen in seinem Garten, und um seine Fenster erschalle dein tröstendes Lied, Philomele, bis der Allliebende einst von des Lebens quälenden Banden die leidende Seele befreit, dann wirst du voll zärtlicher Wehmut noch oft in durchtauerten Nächten um seine Grabstätte klagen. Reiser war wirklich so mit ganzer Seele bei den Kartäusern, dass er anfing, im Ernst darauf zu denken, wie er auch so abgeschieden von der Welt seine Tage zubringen könnte und dann von allem, was ihn drückte, von seinen Wünschen und Begierden, die ihn quälten, auf einmal und auf immer befreit sein würde. Als er schon einige Tage in diesen Gedanken vertieft gewesen war, kam Ockhort zu ihm und sagte, dass die Studenten in Erfurt willens wären, eine Komödie zu spielen und dass einige Rollen noch unbesetzt wären. Diese Anrede wirkte so mächtig auf Reisers Fantasie, dass auf einmal das Kartäuserkloster mit seinen hohen Mauren tief im Hintergrunde stand und die Kulissen mit den Lichtern sich plötzlich wieder vordrängten. Da nun Ockhort überdem noch hinzufügte, dass man damit umgehe, in dem Stücke, das man aufzuführen willens sei, Reisern eine Rolle anzutragen, so war vollends jeder ernste und melancholische Gedanke wie verschwunden. Das Stück nämlich, Was die Studenten in Erfurt aufführen wollten, hieß Medon oder Die Rache des Weisen. Und man könnte davon sagen, dass es die ganze Moral in sich enthielt. So erstaunlich viel Tugend wurde von allen Personen darin gepredigt. In diesem Stücke nun sollte Reiser die Rolle der Clelie, der Geliebten des Medon, übernehmen, weil sich an seinem Kinne noch die wenigste Spur von einem Barte zeigte. Und weil auch seine Länge als Frauenzimmer eben nicht auffiel, da der, welcher den Medon spielte, von einer fast riesenmäßigen Größe war. Ungeachtet der auffallenden Sonderbarkeit dieser Rolle, konnte Reiser dennoch seinem Hange, das Theater auf irgendeine Weise zu betreten, nicht widerstehen. Umso weniger, da sich ihm die Gelegenheit dazu so ganz ungesucht und von selbst darbot. Während der Zeit hatte nun der Dr. Frohrieb nach Hannover geschrieben und sich wegen Reisers Aufführung bei seinem ehemaligen Lehrer, dem Rektor Sextro, wo er im Hause gewohnt hatte, erkundigt. Und dieser hatte ihm ganz wider Reisers Vermuten ein Zeugnis gegeben, welches ihn bei dem Dr. Frohrieb noch weit mehr in Gunst brachte. Der Rektor Sextro hatte nämlich geschrieben, dass man allerdings von den Anlagen dieses jungen Menschen sich viel versprochen hätte. Und dies war für den Dr. Frohrieb genug, um das Nachteilige, was dies Zeugnis enthielt, mit Schonung und Nachsicht zu betrachten und sich nun Reisers mit verdoppeltem Eifer anzunehmen, um ihm womöglich auch die Gnade des Prinzen wieder zu verschaffen. Das Zeugnis selbst aber war auch schonend und nachsichtsvoll abgefasst, ausgenommen einen Punkt, wo man Reisern wegen seiner nächtlichen Spaziergänge im Verdacht der Liederlichkeit gehabt hatte und ihn also gerade einer Sache beschuldigte, wovon er am weitesten entfernt war. Weil er schon durch das Drückende seines Zustandes, durch seine Selbstverachtung und selbst durch seine Schwärmereien davon abgehalten wurde. Dann war sein Hang zum Theater dasjenige, worauf man nicht ohne Grund seine übrigen Unregelmäßigkeiten schob und wodurch damals so viele junge Leute auf der Schule in Hannover waren hingerissen worden. Und gerade indem nun dieser Brief ankam, war Reiser schon wieder im Begriff, mit den Studenten in Erfurt Komödie zu spielen. Der Dr. Frohrieb widerriet es ihm zwar, da er aber sah, wie sehr sein Herz daran hing, sah er ihm auch noch diese Torheit nach und entzog ihm darüber nichts von seiner Gunst. Die Vorbereitungen zu der Komödie wurden nun gemacht. Reiser lernte die Rolle der Clelia auswendig. Und nun wurden häufige Proben gehalten, wodurch Reiser mit dem größten Teil der Studenten in Erfurt bekannt wurde, die sich alle gegen ihn sehr höflich betrugen und alle eine vorteilhafte Meinung von ihm hegten, wodurch er sich in eine Welt versetzt fand, die von derjenigen ganz verschieden war, worin er von Kindheit auf gelebt hatte. Zwischen diesen Komödienproben versäumte nun Reiser nicht, des Dr. Frohriebs Predigerkollegium fleißig zu besuchen. Dies bestand aus einer Anzahl Studenten, die sich in der Kaufmannskirche in Gegenwart des Dr. Frohrieb und der übrigen Studenten bei verschlossenen Türen im Predigen übten. Hier wünschte nun Reiser ebenfalls auftreten zu können, um seine Deklamation hier hören zu lassen. Und es war ihm immer eine der reizendsten Aussichten, wenn der Dr. Frohrieb ihm einmal verstatten würde, hier die Kanzel zu besteigen. Auch hatte er sich schon ein Thema ausgedacht, worin er die Schönheiten der Natur, den Wechsel der Jahreszeiten mit poetischen Farben schildern und mit den glänzenden und schimmernden Aussichten in die Ewigkeit auf eine pathetische Weise seine Predigt beschließen wollte. Allein es kamen immer Hindernisse dazwischen, dass ihm dieser Wunsch in Erfurt nicht gewährt wurde. So wie man nun an allem zweifelt, was man heftig wünscht, so zweifelte er auch immer, ob die wirkliche Aufführung der Komödie zustande kommen und er seine Rolle darin behalten würde. Dieser Wunsch wurde ihm dann gewährt. Er wurde mit aller Sorgfalt als Clelie geschmückt, die Lichter wurden angezündet, der Vorhang rauschte empor. Und er stand nun da vor einem zahlreichen Auditorium und spielte ganz unbefangen seine lange Rolle durch, ohne dass ihm ein einziges Mal das Unnatürliche davon eingefallen wäre. So sehr war er in dem Gedanken vertieft, dass er in einer theatralischen Darstellung nun wirklich mitbegriffen und dass seine Mitwirkung in jedem Augenblick dazu notwendig war. Dies Vertiefen in seinen Gegenstand machte, dass er sich selbst vergaß und dass auch die Zuschauer das Unnatürliche der Rolle weniger bemerkten und er über sein Spiel sogar noch Beifall erhielt. Da er also nun den Schauplatz betreten hatte und doch dabei Student blieb, so machte ihm dies doppeltes Vergnügen und er fühlte sich in der Wiedererinnerung an diesen Abend ein paar Tage über so glücklich, dass ihm alles das, was ihm in den wenigen Wochen, die er nun in Erfurt zugebracht hatte, schon begegnet war, halb wie im Traume vorkam. Er rückte nun auch in die Wochenschrift der Bürger und der Bauer von Zeit zu Zeit Gedichte ein, wodurch sein Name als Schriftsteller unter den erfurtischen Bürgern bekannt wurde. Dabei besorgte er Korrekturen für den Buchdrucker Gradelmüller und wurde durch diesen mit einem Gelehrten bekannt, den bei den größten Vorzügen des Geistes und Herzens bis an seinen Tod ein widriges Schicksal verfolgte, weil er durch den langwierigen, ununterbrochenen Druck der Umstände verlernt hatte, seinen Wert geltend zu machen. Und gerade die Kraft, wodurch er in der Welt festen Fuß fassen und seinen Platz behaupten musste, bei ihm gelähmt war. Dieser Dr. Sauer hatte für den Buchdrucker Gradelmüller eine Wochenschrift geschrieben unter dem Titel »Medon« oder »Die drei Freunde«, wovon ein Jahrgang herausgekommen war. Man sah auch hieran, wie er mit dem Druck der Umstände hatte kämpfen müssen, wie schwer es ihm musste geworden sein, eine Anzahl trivialer Aufsätze niederzuschreiben, wobei noch immer die Funken des unterdrückten Genies hervorsprühten. So aber musste er schreiben und wöchentlich seinen Bogen liefern, um wiederum ein Jahr lang von seinem mühseligen Leben zu atmen. Da nun die Wochenschrift aufhörte, so war er genötigt, wieder von Korrekturen sein Dasein zu erhalten. Und da er selber dramatische Ausarbeitungen von vielem Wert in seinem Pulte liegen hatte, die er nicht wagte, zum Vorschein zu bringen, musste er für einen vornehmen Herrn in Erfurt mit aller Sorgfalt und Korrektheit eines Kopisten ein Trauerspiel für Geld abschreiben, um mit dem Abschreiberlohn wiederum einige Tage lang sein Leben zu fristen. Als Arzt verdiente er nichts, denn er fühlte einen besonderen Hang in sich, gerade den Leuten zu helfen, die der Hilfe am meisten bedürfen und denen sie am wenigsten geleistet wird. Und weil dies nun gerade diejenigen sind, welche die Hilfe nicht zu bezahlen vermögen, so geriet der Arzt selber in große Gefahr zu verhungern, wenn er nicht Wochenschriften herausgegeben, Korrekturen besorgt und Trauerspiele abgeschrieben hätte. Kurz, er ließ sich für seine Kuren nichts bezahlen und brachte auch dazu den armen Leuten noch die Arznei ins Haus, die er selbst verfertigte, und das wenige, was ihm übrig oder nicht übrig blieb, darauf verwandte. Weil er sich nun dadurch gleichsam weggeworfen hatte, so hatten die Leute aus der großen und vornehmen Welt kein Zutrauen zu ihm. Niemand zog ihn zu Rate. Und unter den meisten war sogar sein Name nicht einmal bekannt, ob er sich gleich als Arzt schon keine geringe Erfahrung und Geschicklichkeit erworben hatte. Er hatte auch in diesem Fache schon eigene, vortreffliche Ausarbeitungen geliefert, die aber das Unglück hatten, sich unter der Menge zu verlieren und ebenso wie ihr Verfasser von den Zeitgenossen nicht bemerkt zu werden. Und während dass er nun seine übrigen medizinischen Ausarbeitungen in seinem Pulte verschlossen hielt, musste er die Schrift eines französischen Arztes, der nach Erfurt kam, und besser als der Dr. Sauer sich wusste bemerken zu machen, ins Lateinische übersetzen, um von dem Übersetzer Lohne zu leben und für seine hilflosen und armen Kranken neue Arzneimittel zuzubereiten. Der müsste ganz abgestumpft sein, der diese Unwürdigkeiten und Demütigungen vom Schicksal nicht fühlen sollte. Der Dr. Sauer machte eine lächelnde Miene dazu. Allein im Innersten seiner Seele untergrub doch jede dieser Demütigungen und Herabwürdigungen seine Tatkraft und lähmte seinen Mut. Wie konnte er seinem inneren Werte noch trauen, da die ganze Welt ihn verkannte? Wegen der Konnexion mit dem Buchdrucker Gradelmüller, für welchen er die Korrekturen besorgte, gab er nun auch zuweilen Aufsätze in die berühmte erfurtische Wochenschrift der Bürger und der Bauer. Und da las Reiser einmal ein Gedicht von ihm auf die frei gewordenen Amerikaner, welches wohl verdient hätte, in einer Sammlung von den vorzüglichsten Poesien der Deutschen zu stehen, und nun in einem Blatte sich verlor, das in den Bierhäusern von Erfurt feilgeboten wurde. Es war, als ob in diesem Gedichte sein unterdrückter Geist alle sein Freiheitsgefühl noch einmal ausgehaucht hätte. Ein solcher Schwung und feurige Teilnehmung herrschte in den Gedanken. Ganz entzückt durch dies Gedicht konnte Reiser nicht ruhen, bis er die Bekanntschaft eines so vorzüglichen Mitarbeiters an der Wochenschrift der Bürger und der Bauer gemacht hatte. Es hielt aber schwer, bis er diesen Wunsch erreichte, weil der Dr. Sauer eben keinen großen Hang in sich fühlen konnte, sich noch ferner an irgendeinen aus der Klasse von Wesen anzuschließen, die ihn gleichsam ausgestoßen hatte. Indes fand sich doch ein Weg dazu, weil Reiser sein Studium der englischen Sprache auch in Erfurt fortgesetzt hatte, dass er sich erbot, dem Dr. Sauer Englisch zu lehren, weil dieser schon einige Male den Wunsch geäußert hatte, mit dieser Sprache bekannt zu sein. Dies Anerbieten wurde dann angenommen, und so erhielt Reiser Gelegenheit, wöchentlich wenigstens ein paar Mal mit diesem Mann zusammenzukommen, an den er sich nun so nahe wie möglich anzuschließen wünschte. Bei dieser Gelegenheit wurde er nun immer offener gegen Reisern und erzählte ihm von den mannigfaltigen Unterdrückungen, denen er von seiner Kindheit an von seinen Anverwandten und von seinen Lehrern ausgesetzt war, und nachher alle die Streiche des Schicksals nacheinander, die ihn bis in den Staub da niedergebeugt hatten, so dass Reiser im auffahrenden Unwillen sich nicht enthalten konnte, die Verkettung hämisch zu nennen, worin ein denkendes und empfindendes Wesen gleichsam absichtlich so eingeengt und gequält wird. Während das nun Reiser auf diese Art seinen Unwillen äußerte, verzog sich Sauers Mund zu einem sanften Lächeln, wodurch er freilich über diesen Unwillen erhaben, aber auch zugleich von den irdischen Banden schon gelöst war und seiner baldigen, vollkommenen Befreiung ahndungsvoll entgegensahe. Sein Kampf war beinahe durchgekämpft. Er brauchte weiter keine widerstehende Kraft, keinen Trotz gegen das Schicksal. Demungeachtet loderte die Lebensflamme noch manchmal wieder in ihm auf. Er hoffte zuweilen, noch glückliche Tage zu sehen und hatte einen großen Eifer zur Erlernung des Englischen, weil er sich von diesem seinem Studium viel versprach, um vorzüglich die in der englischen Sprache geschriebenen medizinischen Werke zu nutzen und dann auch durch Übersetzungen aus dem Englischen Geld zu erwerben. Dann bot sich ihm auch sogar eine kleine Aussicht zu einer Art von Versorgungen in Erfurt dar. Und dies war ihm nun schon eine sehr glückliche Wendung, die er besonders seinem Ausharren zuschrieb. Wer in Erfurt zu etwas kommen wolle, pflegte er nun oft zu Reisern zu sagen, der müsse nur lange Zeit ausharren und die Geduld nicht verlieren. So bescheiden und mäßig war er in seinen Wünschen. Und so sehr war jeder Schimmer eines besseren Glücks ihm schon aufmunternd. Er wusste nicht, dass alles äußere Glück ihm nicht mehr helfen konnte, weil der Quell des Glücks in ihm selber versiegt und die Blume seines Lebens zerknickt war, so dass ihre Blätter notwendig welken mussten. Reiser fühlte sich von einer solchen Teilnehmung angezogen, als ob das Schicksal dieses Mannes sein eigenes oder mit dem seinigen doch unzertrennlich verknüpft gewesen wäre. Es war ihm, als müsste dieser Mann noch glücklich werden, wenn die Dinge in ihrem Gleise bleiben sollten. Reisern trug aber diesmal, so wie nachher, noch so oft seine Ahndung. Und sein Glaube an eine Entschädigung für erlittenen Kummer, die notwendig noch auf Erden stattfinden müsse. Sauer entschlummerte nach wenigen Jahren, ohne bessere Tage gesehen zu haben. Da ihn von außen das Glück ein wenig anlächelte, waren seine inneren Kräfte zerstört. Und er blieb unbemerkt und unbekannt bis an seinen Tod. So dass in der kleinen Gasse, wo er wohnte, seine nächsten Nachbarn, als man den Sarg hinaustrug, fragten, wer denn da begraben würde. Ein Grad des Nichtbemerktwerdens, der in einer so unbevölkerten Stadt wie Erfurt höchst auffallend ist. Die wenigen Tage nun, welche Reiser mit dem Dr. Sauer in Erfurt verlebte, waren für ihn höchst wichtig, weil sie seiner Seele einen gewissen neuen Anstoß gaben. Er raffte sich gegen alle die Unterdrückungen zusammen, welche jenen Geist so sehr hatten lähmen können. Und der Unwille, den er darüber empfand, flößte ihm einen gewissen Trotz ein, auch dem Schwersten nicht zu unterliegen und das gewissermaßen durch Widerstand zu rächen, was jener gelitten hatte. Sie waren eines Tages nach einem Dorfe vor Erfurt zusammen spazieren gegangen und Ockhard war mit von der Gesellschaft. Als sie gegen Abend zurückkehrten, kamen sie an ein Gewässer, das mit dickem Gebüsch umgeben war und schwarz zwischen seinen Ufern hinkroch. Hier blieb Sauer stehen und suchte mit dem Stocke die Tiefe zu messen, die er aber nicht abreichen konnte. Er blieb stehen und sah mit untergeschlagenen Armen in das Wasser und bemerkte die schwarze Fläche und wie langsam fließend es dahin kröche. Das Bild, wie Sauer mit blassen Wangen und untergeschlagenen Armen bedeutungsvoll in diesen stygischen Fluss herunterblickte, kam Reisern lebhaft wieder vor die Seele, als er einige Jahre nachher die Nachricht von seinem Tode vernahm. Denn wenn irgendein bedeutendes Bild sich formte, wo Zeichen und Sache eines wurden, so war es hier. Für Reisern aber eröffneten sich wieder fröhliche Aussichten. Denn die Studenten kamen auf den Einfall, noch eine Komödie aufzuführen, weil sie an diesem Vergnügen nun einmal Geschmack bekommen hatten. Die Stücke, welche man wählte, waren »Der Argwöhnische« und »Der Schatz« von Lessing. In dem ersten erhielt Reiser wiederum zwei Frauenzimmerrollen, die er mit Umkleidung spielen musste, und in dem anderen die Rolle des Mascaril. Und nun war sein Schauspielerkredit unter den Studenten schon so befestigt, dass man es als eine Gefälligkeit von ihm ansah, wenn er diese Rollen übernehmen wollte, und er sich also auf keine Weise dazu drängen durfte. Während das nun die Veranstaltungen zu dieser zweiten theatralischen Vorstellung gemacht wurden, fing Reiser zu gleicher Zeit eine Ausarbeitung über die Empfindsamkeit an, womit er zuerst als Schriftsteller auftreten wollte. In dieser Schrift sollte die affektierte Empfindsamkeit lächerlich gemacht und die wahre Empfindsamkeit in ihr gehöriges Licht gestellt werden. Die sein sollende Satire gegen die Empfindsamkeit geriet nun freilich ziemlich grob, indem er sie mit einer Seuche verglich, vor der man sich zu hüten habe, und jedwedem, der aus einer Gegend käme, wo die Empfindsamkeit herrschte, den Eingang in Städte und Dörfer versperren müsse. Dieser Unwille war vorzüglich durch die empfindsamen Reisen, die nach und nach in Deutschland erschienen, und durch die vielen affektierten Nachahmungen von Werthers Leiden bei Reisern erweckt worden, ob er sich gleich selber auch heimlich dieser Sünde anklagen musste. Um desto heftiger suchte er nun auch zugleich zu seiner eigenen Besserung dagegen zu eifern. Gerade da er eines Abends an dieser Abhandlung schrieb, trat der Buchdrucker Pockwitz aus Hannover in die Stube und brachte ihm einen Brief von Philipp Reisern. Dies war eben der Buchdrucker, für den er in Hannover eine Anzahl kleiner Neujahrwünsche verfertigt und sich zum ersten Mal in denselben gedruckt gesehen hatte. Als Reiser den Buchdrucker vor die Türe hinaus begleitete, drückte ihm dieser ein kleines Goldstück in die Hand, welches hinlänglich war, einen Menschen, der nun seit einigen Wochen schon ganz von Gelde entblößt war und sich doch seinen Mangel nicht wollte merken lassen, auf einmal aus dem Staube zu heben. Dies unvermutete Geschenk erhielt noch einen größeren Wert durch die Art, womit es gegeben wurde, indem der Buchdrucker Pockwitz die Worte hinzufügte, es sei diese Kleinigkeit eine alte Schuld, die er abtrüge, weil nämlich Reiser Neujahrwünsche, Gedichte und so weiter bloß der Ehre wegen in Hannover für ihn verfertigt hatte. In Reisers Umständen hatte ein Goldgulden, woraus dies Geschenk bestand, für ihn einen unschätzbaren Wert und riss ihn auf einmal aus einer Menge kleiner Verlegenheiten, die er keinem Menschen hätte sagen dürfen. Dies machte, dass er nun in Erfurt wirklich einige glückliche Tage erlebte, wo er eben durch nichts weder von innen noch außen gedrückt wurde und auch in die Zukunft keine trübe Aussichten hatte. Der Brief von Philipp Reisern war auch interessanter als der vorhergehende, denn er enthielt die Nachricht, dass verschiedene von Reisers Mitschülern, welche mit ihm zugleich in Hannover Komödie gespielt hatten, seinem Beispiele gefolgt und auch zum Teil heimlich fortgegangen wären, um sich dem Theater zu widmen. Darunter war vorzüglich Iffland, der im Clavigo den Beaumarchais gespielt hatte, der Sohn des Kantor Winter, der Präfektus aus dem Chore namens Olhorst und ein gewisser Timaeus, eines Predigers Sohn, mit dem Reiser kurz vor seinem Abschiede noch einige romantische Spaziergänge bei Hannover gemacht hatte. Nun fand Reiser eine sonderbare Art von Stolz darin, da er doch von allen diesen nachgeahmt war, dass er zuerst den Mut gehabt hatte, einen solchen Schritt zu tun. Dann schrieb ihm Reiser in seinem überspannten Stile, dass der Dichter Hölty in Hannover gestorben sei und schloss am Ende mit den Worten »Freue dich, Dichter, weine Mensch«. Von dem Fortgange seines Liebesromans enthielt dieser Brief nur wenig. Während das nun Reiser mit den Rollen in der zweiten Komödie beschäftigt war, fand er einen neuen Freund in Erfurt, einen Studenten namens Neris, aus Hamburg gebürtig, der bei dem Dr. Frohrieb im Hause wohnte, welcher ihm eine Abschrift von Reisers Gedichte »Das Kartäuserkloster« gezeigt und dadurch dem Verfasser auf einmal einen neuen Freund verschafft hatte. Dies wurde nun eine Freundschaft gerade von der empfindsamen Art, wogegen Reiser eine Abhandlung zu schreiben im Begriffe war. Der junge Neris hatte wirklich ein gefühlvolles Herz. Er ließ sich aber auch durch den Strom hinreißen und spielte bei jeder Gelegenheit den Empfindsamen, ohne es selbst zu wissen. Denn er eiferte sehr oft mit Reisern gegen das Lächerliche einer affektierten Empfindsamkeit. Weil er aber nicht bloß vor anderen empfindsam zu scheinen, sondern es für sich selber wirklich zu sein suchte, so deuchte ihm das keine Affektation mehr, sondern er trieb dies nun als eine ganz ernsthafte Sache, die keinen Spott auf sich leidet, und zog Reisern allmählich mit in diesen Wirbel hinüber, der die Seele so lange hinaufschraubt, bis sie in den abgeschmacktesten Zustand gerät, den man sich denken kann. NDR Kultur